muss sowieso auf den Gerichtsmediziner warten. Lassen Sie sich Zeit. Zeit? Ah ja. Haben Sie Zeit gesagt? 1:05. Sehen Sie nicht auf die Uhr? Brauche ich nicht. Wissen Sie jetzt, wer ich bin? Klar. Tut mir leid, dass ich Sie mit Bird verwechselt habe, aber Sie sehen ihm gespuckt ähnlich. Sogar wie Sie im Sitzen die Beine übereinander schlagen, dieselbe Haltung. Naja, jahrelang waren wir nur so und so viele Typen. Jahrelang waren wir einander so verdammt nah, Bird und ich. Aber eines Morgens, aus heiterem Himmel, nachdem ich mindestens 10 Jahre lang die ganze Gartengestaltung für ihn gemacht hatte, ohne Vertrag, alles nur per Anschlag. Und an diesem Montagmorgen tauche ich mit meinen Leuten und den Traktoren auf und er kommt raus und sagt, was machst denn da, Olbert? Und ich, wir fangen mit dem Planieren an. Er hatte da so 20, 30 Häuser hochgezogen, verstehen Sie? Und er, ich habe jemand anders, Olbert, tut mir leid. Das war's. Völlig aus heiterem Himmel. War praktisch mein bester Freund, Bird. Warum erzählen Sie mir das? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich rede ich nur so von wegen, dass man sich nie darauf verlassen kann, dass alles so bleibt, wie es ist. Clara. Das ist Ihre Sache. Aber nach meiner Erfahrung ist es besser, darüber zu reden. Was einen nicht loslässt, dem sieht man besser ins Auge. Sonst geht's ins Auge. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir jetzt ein bisschen reden könnten. Der Täter hat einen großen Vorsprung. Ich würde ihn gerne einholen. Ich glaube, bei ihr ist schon mal eingebrochen worden. Diesmal war es kein Einbruch. Nein. Jetzt erinnere ich mich. Stimmt. 2 Tassen mit Teebeuteln stehen auf ihrem Herd und der Kessel ist fast geschmolzen. Es gab einen Kampf, aber kein Zeichen von Einbruch. In ihrer Brieftasche sind noch über $100 und der Fernseher und alles Übrige ist auch noch da. Es war jemand, für den sie Tee gekocht hat. Können Sie mir folgen? Ja, ja. Tee für gekocht. Habe ich meine Frau angerufen? Nein. Wollen Sie, dass ich es mache? Oh nein, nein. Bitte nein. Ich werde es machen. Nur weiter, ich kann schon reden. Sie hat für jemand Tee gekocht. Ihnen ist klar, was passiert ist. Es rutscht mir immer wieder mal weg. Aber ja, ich... Halten Sie es fest. Clara ist überfallen und ermordet worden. Ich habe keine Ahnung. Komisch. Ich war mitten in der Besprechung der Bebauungskommission. Gestern Abend, glaube ich. Ja, gestern Abend. Auf einmal hatte ich so ein Gefühl, dass sie hier so allein ist. Also rief ich ihr an, als ich zu Hause war, und bekam keine Antwort. Und heute früh hatten sie auch in St. Francis nichts von ihr gehört. Arbeitet sie da? Nicht, dass wir oft voneinander hörten, aber wegen dieser Gegend hier... Rückenschmerzen? Wegen dieser Gegend hier war es mir wichtig, selbst mal nachzuschauen. Nein, nein, nur psychosomatisch. Da, da, da, da, da. Ich frage mich, ob ich nicht in Rente gehen soll. Mein Körper meint ja. Und was machen Sie dann? Irgendwo aufs Meer schauen. Mich fragen, was aus meinem Leben geworden ist. Was alle machen. Irgendeine Ahnung, was sie sich dabei gedacht hat, als sie hierher so eine Gegend zog? Oh, das liegt lange zurück. Sie war 15, 16, als sie diesen Job bekam, bei dem sie ganze Nächte lang in den letzten Vierteln von Poughkeepsie war, um den Frauen dabei zu bringen, wie man mit Kindern umgeht, Ernährung und so. Angst hat sie nie gekannt. Es ist nur ein Schloss in ihrer Tür. Wundert mich, dass überhaupt eins dran ist. Schon als Kind, da jagte mal ein großer Hund die Straße rund und alle Leute flüchteten in die Häuser, dachten, dass sie vielleicht tollwütig ist und Clara spielt auf dem Vorplatz mit ihrer Puppe und streckt die Hand aus. Und der Hund bleibt stehen, beruhigt sich und setzt sich zu ihr. Komm. So was? Übrigens, Ihr Vogel ist hier. Wollen Sie ihn? Oh, ich glaube nicht. Vielleicht finden wir jemanden, der ihn... Einer von meinen Leuten will ihn. Gut. Und dasselbe mit dem Vogel. Immer musste sie einen Vogel haben. Und sie lässt ihn raus, streckt den Finger hin. Und er kommt zurück, setzt sich drauf und hopp, zurück in den Käfig. Ich weiß nicht, wo sie das her hat. Ich habe meine Frau nicht angerufen. Sie haben am Boden gelegen, als ich reinkam. Wie fühlen Sie sich jetzt? Meinen Sie, Sie können einige Fragen beantworten? Ich kann es einfach nicht glauben. Sie liebte jeden. Ja, sie hat wohl nie geheiratet. Geheiratet? Nein. Nein, sie... Wollten Sie was sagen? Nein, nein. Ich dachte, ich höre Stimmen. Ja, einer von meinen Leuten sucht nach Fingerabdrücken. Ihnen ist doch jetzt klar, wer ich bin und wer Sie sind, oder? Ach, wie heißen Sie wieder? Tut mir leid. Ja, schon gut. Liu Fein. Ach, deswegen. Mein Freund hieß Bird Fein. Wie alt war Clara übrigens? Sie ist... Warten Sie mal. War. Was? Sie war. Oh ja. Ach ja. Mein Gott. 28, letzten Juli.